Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wo möchten die Personen Urlaub machen? Wählen Sie für jede Person ein passendes Bild aus, A bis E. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Hallo Julia, wir wollen doch alle zusammen Urlaub machen. Wohin möchtest du gern fahren? Ich möchte nicht wieder ans Meer. Da waren wir erst letztes Jahr. Das ist einfach zu voll. Ich möchte lieber aufs Land, ganz ruhig, an einen kleinen See. Marek möchte am liebsten wandern. Er möchte in die Berge fahren. Und Rabia? Hat sie etwas gesagt? Naja, Rabia will unbedingt eine Städtereise machen. In Berlin war sie schon. Paris gefällt ihr aber gut. Was möchtest du gern machen, Thomas? Ich möchte mir auch am liebsten eine Stadt anschauen. Ich möchte nach Berlin. Da war Rabia schon. Aber vielleicht hat sie ja doch Lust, da noch einmal hinzufahren. Wir müssen einfach noch länger diskutieren.